Hallo, wir sind's. Hier ist wieder das Kurzformat von 10 Fragen, nein, 10 Hinweise auf eine Person, die nicht mehr unter uns weilt. Heute mit Gaststar Anne. Ich behaupte mal, es werden mehr als 10 Fragen. Aber hallo Anne. Also sind auf jeden Fall 10 Hinweise. Ob ihr das dann auch hinkriegt, weiß ich nicht. Challenge accepted. Ja. Na dann. Fangen wir an. Hinweis Nummer 1. Geboren wurde ich am 25. Juli 1920 in London. Dort starb ich 1958 an Krebs. Jetzt muss ich wieder rechnen. 1958. Wer ist denn 1958 gestorben? Könnte schon ein Musiker sein, so Popmusik? Popmusik? Oder Rock'n'Roll oder sowas? Bob Dylan meinst du? Popmusik oder Rock'n'Roll? Bob Dylan. Nichts anderes kommt in Frage zum jetzigen Zeitpunkt. Nein, alles andere ist nicht gestattet. Mit 17 Jahren bestand ich die Zulassungsprüfung für Cambridge. Für die beste Chemieprüfung bekam ich ein Stipendium, das ich an einen von den Nazis geflohenen Studenten abtrat. Wow! Also entweder mega selbstlos oder hätt's gekriegt, weil Eltern so reich oder ähnliches. Ja, aber wusste schon. Sehr beeindruckend. Oder wusste schon, dass es nicht mehr lange geht. Könnte auch sein. Wäre dann überhaupt die Frage, hat die Person weiter studiert danach? Und wenn ja, in Cambridge? Und was muss man machen, dass man in so kurzer Zeit schon so bekannt wird, dass wir jetzt heute darüber reden? Und das nächste ist, ich finde es erstaunlich, dass man ein Stipendium mal ebenso an jemand abtreten kann. Nicht sagt, der nächste aus der Liste rutscht nach, sondern, oh, ich kenne da jemand, ach, soll der es kriegen. Ja, aber vielleicht war das ja der nächste auf der Liste. Ah, du hast recht. 1938 nahm ich mein Studium der Naturwissenschaften an dem Frauencollege Newnham in Cambridge auf. An dem Frauen was? Frauencollege. College, okay. Dann nehme ich an, es war kein Mann. Ein Verdacht liegt nahe. Es war nicht Kurt Cobain. Oh, Spoiler! Verdammt, ne? Wer könnte das sein? Eine berühmte Frau. Ich kenne keine berühmten Naturwissenschaftlerinnen. Marie Curie. Naturwissenschaftlerin, verstorben in London. Puh, muss ich erstmal passen. Meinen Doktortitel in physikalischer Chemie erhielt ich 1945 für die Forschung zur effizienteren Nutzung von Kohle. Wow, okay. Huh, da wäre auch interessant natürlich. Ha, nein. Ich ziehe meine Bemerkung zurück. Vielen Dank. Du erinnerst mich gerade an die Türen im Anhalter. Es war mir eine Ehre, mich für sie schließen zu dürfen. Nee, ich habe auch keinen. Ich glaube auch nicht, dass ihr darauf kommt, aber ich fand das so spannend, dass ich es einfach mal ausgearbeitet habe. Das sind wir ja die liebsten Gäste. Du möchtest dazu nicht nochmal eingeladen werden. Das ist nur mein Spruch. Ich würde auch echt gerne Augenkontakt zu Anne aufnehmen, aber sie hat hier ihren Zettel so dermaßen dominant in meinem Sichtfeld, dass ich wirklich sehr unhöflich sein muss, einfach nur geradeaus starre. Raschel, raschel, raschel. Tja. In Frankreich lernte ich von Jacques Mehring, wie auch immer er wirklich ausgesprochen wird, die Strukturanalyse von Materialien durch Röntgenstrahlen. Oh. Wann war das? In Frankreich. Frankreich, das existiert ja nicht mehr so. Das ist das sollte mir einen Hinweis geben, tut es aber nicht. Ein Land vor unserer Zeit. Jetzt wird es vielleicht ein bisschen konkreter. 1950 begann ich am King's College in London an der Röntgenanalyse der DNA zu arbeiten. Hierbei fand ich die A- und B-Form der DNA sowie die Anordnung der DNA in einer Helix. Oh! Ich dachte, es wird nicht mehr witzig, aber jetzt ist wirklich der Moment gekommen. Wow. So, mehr fällt mir dazu nicht ein. Mir fallen Leute ein, die das jetzt sicherlich wissen würden, aber. Ja, ich habe mein Telefon schon. Ich wollte gerade sagen. Mein Professor für. Ich wollte gerade sagen, ich kenne eine studierte Belegung. Hallo Stefan. Die wird sich jetzt gerade irgendwie zu Hause im Kreis drehen und irgendwo in eine Salami beißen oder sowas vor. Wie kann es keiner wissen? Aber ich muss leider passen. Eine Frau, die in eine Salami beißen würde. Aber mit Schmackes. Die meisten Frauen, die ich kenne, die du so beschreibst, würden beleidigt sein. Das klingt nach ziemlich Special Interest Videos. Hallo Stefan. Was? Also in eine Salami beißen, man könnte auch in ein Stück Holz beißen oder okay, so. Ja. Das war jetzt nicht irgendwie dass die Person unglaublich scharf ist auf Salami oder ähnliches. Das, okay. Das war früher durchaus gängig, ein Stück Holz zu beißen. Hm. So, ja. Bevor so richtig klar war, wie der Wirkstoff aus Aspirin, wie der genau zu extrahieren ist. Ne? Genau, haben die irgendwelche Rinden gekaut. Gibt's doch Narkose erfunden wurde. Gibt es doch heute für Kinder immer noch, dass man sagt, oh, lassen Sie es lieber auf der Wurzel rumkauen. Es ist die Feiche im Wurzel. Genau, auf ihren Fingern rumkaut. Ah. Ja. So, meine Röntgenaufnahmen der DNA wurden durch den stellvertretenden Institutsleiter Maurice Wilkins 1953 ohne mein Wissen an James Watson und Francis Crick übermittelt. Diese veröffentlichten basierend auf meinen Forschungsergebnissen das Modell der Doppelhelix. Wilkins! Okay, es ist eine Frau, die ist nicht besonders alt geworden und wurde dann nicht mal für das berühmt, was sie eigentlich hätte berühmt machen sollen. Ich glaube, jetzt schäme ich mich auch nicht mehr, wenn ich raus bin. Boah, aber wir sollten uns als Gesellschaft dafür schämen. Ach so, okay. Hashtag Aufschrei. Vielleicht ein bisschen. 1962 erhielten Watson, Crick und Wilkins den Nobelpreis. Meinen Namen und den Einfluss meiner Forschungsarbeiten ließen sie in ihrer Rede dezent unter den Tisch fallen. Also es tut mir leid, die mögen viel geleistet haben, aber dick move, wie es so schön heißt. Männer, sage ich da nur, Männer. Ich hätte jetzt eher gern so einen Hinweis in der Kategorie, mein Name reimt sich auf. So. Matthias Reim. Der ist es nicht. Mein Name reimt sich auf Schmüri. Ja, so ist in der Art. Machen wir mal weiter. Wir sind schon bei Hinweis Nummer 9. Oh, jetzt wird's knapp. 1987 verfilmte die BBC mein Porträt, in dem Jeff Goldblum die Rolle von James Watson spielte. Dadurch stieg meine Bekanntheit in der Öffentlichkeit. Okay. Dominik, dein Ahnung, wenn die BBC das gemacht hat, ist das ja kein Kinofilm. Aber mit Jeff Goldblum, das müsste dir doch zumindest zu Ohren gekommen sein. Nee, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Jurassic Park. Danke. Moment. Da sage ich nur, das Leben findet seinen Weg. Ich muss die Regeln nochmal lesen, glaube ich. Ist das eine gültige Antwortversuch? Wer weiß. Aber Jurassic Park war tatsächlich auch mit der DNA der Frösche, ne? So, es kommt alles immer wieder. Ja, ich weiß nur noch Bernstein. Genau. Es ist ein Unix-System. Damit kenne ich mich aus. War das auch Jurassic Park? Ja. Der Film ist erstaunlich gut gealtert. Ja, das habe ich neulich erst wieder gesehen. Ich habe neulich tatsächlich den Jurassic World mal noch geguckt. Ah, das habe ich schon mal erzählt, ne? Und? Ich habe ihn nur geguckt, weil das gleiche Motorrad drin vorkommt, wie ich mir da kurz zuvor gekauft habe. Motivation, einen Film anzuschauen. Warum? Naja, es gibt ja viele, die einen Film nur gucken wegen dem Hauptdarsteller. Und du schaust wegen Motorrad. Hat einen guten Aufschub. Schafft die innere Werte vom Film. Das Motorrad ist richtig geil. Und es gibt noch einen Film mit dem Motorrad, mit Kevin James, wo er diesen UFC-Kämpfer spielt. Da kommt das Motorrad auch drin vor. Ja, und Jesus ist auch damit gefahren, weil in der Bibel steht schon, mit Triumph fuhr er in den Himmel hinauf. Das hast du dir gerade ausgedacht. Nein, das steht wirklich drin und es ist ein uralter Witz. Okay, Leute, Hinweis Nummer 10. Ja, Mist, ich dachte, wir hätten das Thema jetzt endgültig irgendwie entgleisen lassen. Nein. Ich gelte bis heute als Beispiel zur Diskriminierung von Frauen in der Wissenschaft. Allerdings sind mittlerweile ein Forschungsstipendium in den Niederlanden, eine Universität in den USA, ein Preis der Royal Society und eine Straße in Kiel nach mir benannt. Ich wollte gerade sagen, bis du Royal Society gesagt hast, wollte ich sagen, und war nicht da, wo sie gewirkt hat. Aber sie war ja auch nicht in Kiel. Aber sie hat eine Straße in Kiel. Kommt, Leute, Straßennamen. Hast du schon mal eine Straße in Kiel? Gehen wir mal die Straßennamen von Kiel durch. Warte mal, ich mache mal Google Maps auf. Straßen Kiel. Ich bin mir fast sicher, dass es dort keine Karl-Peters-Straße gibt. Mehr. Nee, weißt du, was mega witzig wäre, wenn Folgendes funktionieren würde? Hey, Alexa, welche Straßennamen gibt es in Kiel? Ich hoffe, irgendjemand hört es in laut, den Podcast, dann löst du mit Alexa aus. Hey, was mir aber halt wirklich passiert ist, wenn ich in meinem Auto ich höre mir über Bluetooth quasi vom Handy Podcast auf meiner Autoanlage. Und dann sagt jemand okay. Und immer wenn jemand okay sagt, dann macht Pling. Und so, was kann ich für sie tun? Okay, sollen wir es auflösen? Na, also ich muss darum bitten, noch ein bisschen raten hier. Ich habe das Gefühl, wir sind ganz nah dran. Ja, mir liegt es auf der Zunge. Special Hinweis Nummer 11. Oh. Ich habe eine customized Lego-Figur mittlerweile, eine Minifig, die nur für mich entworfen wurde. Oh. Allerdings nicht offiziell von Lego. Oh, nee, dann. Also es ist nicht aus den Woman of Nysa Lego-Set. Ist es die eine von den Ghostbusters? Nein, auch nicht. Na, Moment, es gab doch so ein Women in Science-Projekt. Mit Lego-Figuren. Was im Rahmen dessen? Also es ist ein Drittanbieter sozusagen, der Minifiguren herstellt. Darüber bin ich auch auf das Thema gekommen. Ah, cool. Aber ich befürchte, ich muss passen. Okay, Leute. Mein Name ist Rosalind Franklin. Stark. Spannend, aber da so weit weg von allem, was ich jemals erraten hätte in meinem erbärmlichen Dasein. Aber danke, dass du diese Person in unser Leben gebracht hast. Ja, ja. Ich habe das Gefühl, dass wir jetzt eindeutig schlauer sind als vorher. Und vielleicht auch die Hörerinnen und Hörer. Und wenn auch ihr mal einen Vorschlag habt, wo ihr sagt, das sollen wir doch den anderen mal unter die Nase reiben, könnt ihr auch an uns jeweils einzeln Vorschläge schicken. Und das nächste Mal lässt du dir nicht vom Philipp die Regeln erklären, der auch immer Leute, die noch nie jemand vorgehört hat, sondern vielleicht von einem von uns beiden. Damit ihr es auch erreiten könnt. Ja, ich habe nämlich Kurt Cobain vorbereitet. Ach so. Du, irgendwann bereitet tatsächlich mal wer Kurt Cobain vor und erratet es dann nicht. Ja, das würde mich so abfeiern. Aber das muss noch 2-3 Jahre laufen, dann kannst du es machen. Das wäre tatsächlich schon für nahe Zukunft mein Plan gewesen. Aber ja, tatsächlich, sein Leben auch ist so kurz, dass da echt nicht viel. Ich habe mich mit einer Schrotflinte erschossen. Ja, außer Musik ist da nicht viel. Oh ja. Naja. Oh ja. Oh ja. Danke, Anne. Gerne. Vielen Dank. So denn, bis zum nächsten Mal. Tschüss.